Der Rap-Titan ist jetzt back, also geh ein paar Laster richten. Wieder ein fetter tschechischer Kfz-Mechaniker-Dad. Ich batter dich wie eine Tontaube weg. Erst paar Jahre danach wird dein Tod aufgedeckt, wie bei Tarotkarten-Sets. Ich kille die Crews auf Wellen mit Pools in der Größe der Weltmeere. Bunker höhere Geldberge als römische Feldherren. Ihr mehr Groupie-Babes als Juicy J. Ein Schlag und du Hunde, so nass mein Eis im Gesicht. Als wären's Tattoos im Face von Gucci Mane. Deus Maximus durchlöchert Diego wie Lego. Lass eine Hero-Junkie-Post wegen sein Metro-Spaß die hoch. Du ekelhafter Pedo. Bastard lutscht bei Gays jetzt mit der Emo-Sani. Mit nem Teleskop, Schlagstock zum Pflegefall gebumst. Deine Click-Ran, Click-Bang. Biggie ist deine Bass, kill ich, ficke deine Bitch-Gang. Gib mir deine Chick, meine Dick, schieß Clips, deine Fick-Gesicht. Kete, ich bin Hitman, Freunde der Marvel-Tator, Lederbezüge aus Alligator. Mein Buddiger, der nennt den Gladiator. Ich lass Rapper verschwinden per Mafia-Mord. Bulgarischer Chor begleitet mich, wenn ich die Rapper zerficke. Der Boss erkennt keinerlei Skrupel wie ein abgemagerter afrikanischer Lord bei einem Waffentransport. Ich trag nen teuren Tierpilz. Vergess ich mal mein Ladekabel, dann wird es eingeflogen wie mein nagelneuer Learjet. Mittelfinger für das Rap ist, ich dreh Blunts in Miami am Meer. Headkick, du machst Backflips, dank mein Python-Leder Nike Air. Und du weißt, wer der Mac ist, ich setz Rapper auf ne Blacklist. Checklist, Mittelfinger für das Rap ist, ich trag Python-Leder Nike Air. Es geht einzig allein um Scheine, ich mach das auf meine Weise. Für den Dreck, der auf mir lastet, gibt es keine Seife. Ich bin straight an die Ehrenlosigkeiten. Und plan ich ne Aktion, leg ich das Telefon zur Seite. Wiege ab und entscheide, ist es mir die Scheiße wert. Denn mit 28 Jahren mach ich keine Schlägereien mehr. Gar keine Reue zeigen, hab Kugeln für paar deiner Leute bei. Und wasch sie erst mit Ameisensäure rein. Lass es leise knallen und lauf durch die Hintergassen. Piss mir auf die Hand, damit ich Schmauchspuren verschwinden lasse. Waffe in dem Fluss, drei Tage später ist die DNA sauber und keine Spur vom Täter. Wechsel meine Nummer und bin aus dem Visier. Ich bin im Ausland, falls ein Haftbefehl ausgestellt wird. Ich bin allzeit bereit, mir fällt's manchmal nicht leicht. Aber es reicht, wenn jeder weiß, es knallt bei einem Streit. Mittelfinger für das Rap ist, ich dreh Blunts in Miami am Meer. Headkick, du machst Backflips, dank mein Python-Leder Nike Air. Weißt, wer der Mac ist, ich setz Rapper auf ne Blacklist. Checklist, Mittelfinger für das Rap ist, ich trag Python, Leder, Nike Air. Respekt wird hier groß geschrieben, Gesetze werden totgeschwiegen. Aschiretz in NRW, vernetzt mit den Großfamilien. Wir sind gedressed in den freshesten Modelinien. Hummer im Hinterzimmer, Blackjack und Pokerspiele. Früher stand ich in der Hood am Ecuador ticken, fühlte mich, als würd ich feinsten Stoff aus Ecuador ticken. Heute heißt mit Casey ein paar Rap Potzer ficken Goldrapper, wir sind Vollstrecker wie Meth-Labor-Küchen. Mittelfinger für das Rap ist, ich dreh Blunts in Miami am Meer. Headkick, du machst Backflips, dank mein Python-Leder Nike Air. Und du weißt, wer der Mac ist, ich setz Rapper auf ne Blacklist. Checklist, Mittelfinger für das Rap ist, ich trag Python-Leder Nike Air.